Weiter in der Zitierung von Giselher Wirsings »Der maßlose Kontinent«. Die Hochfinanz stellte nun unbeschränkte Geldmittel für die Kriegsagitation zur Verfügung, während die Regierung über alle staatlichen Zwangsmaßnahmen einschließlich der Erpressung der Abgeordneten verfügte, die sich aus der Beherrschung der Staats- und Parteimaschinen ergaben. Dennoch darf der Einfluss dieser amerikanischen Friedenspartei, die in Lindbergh einen Mann von ungewöhnlich moralischen Qualitäten an der Spitze hat, nicht unterschätzt werden. Die verschiedenen Abstimmungen, die in kurzen Abständen durch das American Institute of Public Opinion von Gallup vorgenommen wurden, zeigten, dass die überwältigende Mehrheit der Amerikaner nach wie vor die Beteiligung der USA am Krieg scharf ablehnte. Die erste dieser Abstimmungen, die nach dem Ausbruch des Krieges in Europa vorgenommen wurde, ergab, dass 94 von 100 des amerikanischen Volkes gegen die Beteiligung am Kriege waren. Im Dezember 1939 erhöhte sich diese Ziffer sogar noch auf 96,5 von 100. Noch Ende Mai 1941 ergab sich, dass 79 von 100 aller Amerikaner gegen den Kriegseintritt waren, eine Ziffer, die auch im Juli, also nach dem Ausbruch des Krieges gegen die Sowjetunion, gleich blieb und sich im Herbst 1941 auf 80 von 100 stabilisierte. Es ist hierbei anzumerken, dass die von Gallup angewandten Methoden der Kriegspartei von vornherein günstig sind, sodass diese Ergebnisse das wahre Bild noch nicht einmal getreu widerspiegeln. Die Zusammensetzung der Geldgeber des White-Komitees gibt über die Hintergründe der Kriegsagitation den besten Aufschluss. Wir müssen es uns versagen, hier auch nur annähernd vollständig all jene Finanzkreise aufzuführen, die sich am White-Komitee beteiligten. Schon die wichtigsten Namen zeigen indes, wie die Profitinteressen des Finanzkapitals die Vereinigten Staaten nun systematisch in den Krieg hineinhetzen. Thomas Lamont hat im April 1915 in Philadelphia in kleinem Kreise eine Rede gehalten, in der er offen aussprach, dass die Hochfinanz Interesse daran hätte, dass der europäische Krieg möglichst lange dauern sollte. Er begründete dies damit, dass durch einen länger dauernden Krieg die Vereinigten Staaten, worunter er etwas vereinfacht natürlich das Bankhaus Morgan verstand, aus einer Schuldner- in eine Gläubigernation verwandelt würden. Es war das die Zeit, in der das Haus Morgan die erste große französische Anleihe von 500 Millionen Dollar vorbereitete, mit der im Oktober 1915 das große Anleihegeschäft in Gang kam. Zu seiner völligen Ausnutzung müsste aber der Krieg so lange wie möglich dauern. Dieses Geständnis Lamonts, wir verdanken es Lundberg, ist höchst bedeutsam. Das Haus Morgan war übrigens während des Burenkrieges bereits den Engländern beigesprungen und hatte durch drei Anleihen von zusammen 143 Millionen Dollar im Jahre 1901 ein Fünftel der Kosten des Burenkrieges gedeckt. Nichts mag besser die Hohlheit aller humanitären Phrasen illustrieren, als dass Lamont später erklärt hat, Zitat, »Das Haus Morgan war nie einen Augenblick neutral, seitdem das kleine Belgien überrannt worden war. Trotzdem Wilson auf Unparteilichkeit sogar in Gedanken drängte, nahmen wir uns vor, alles zu tun, was in unserer Macht lag, um den Alliierten so rasch wie möglich zum Sieg zu verhelfen«, Zitat Ende. Man beachte übrigens die fast wörtliche Übereinstimmung dieser Äußerung Lamonts mit der Erklärung Roosevelts nach dem Kriegsausbruch am 3. September 1939. Das Haus Morgan wurde jedenfalls kurz nach dem Ausbruch des Weltkrieges zum Einkaufsagenten der englischen und französischen Regierungen ernannt. Edward Stettinius Senior, der als Zentraleinkäufer für das Haus Morgan arbeitete, gab später an, dass er für etwa 1,8 Milliarden Dollar Waren, Munition, Lebensmittel und so weiter im britischen Auftrage gekauft hatte. Sein Sohn bekleidet jetzt denselben Posten. Es gibt also in Amerika bereits Erbhöfe des Kriegsgewinns. Das Bankhaus Morgan hat nach den Feststellungen des Nye-Untersuchungsausschusses von den insgesamt 2,1 Milliarden die die Alliierten in Amerika ausgaben, 5/6 umgesetzt. Daneben ging das eigentliche Anleihegeschäft. Bis zum Kriegseintritt Amerikas hatten die Alliierten für 2,5 Milliarden Dollar Anleihen erhalten, die fast völlig unter der Führung des Hauses Morgan untergebracht wurden. Wie groß die Profite eigentlich gewesen sind, die Morgan, Lamont, Morrow, Davison und die anderen Morgan-Partner aus dem Weltkrieg gezogen haben, ist als Endsumme nicht bekannt. Für Morgan persönlich sind sie auf mindestens 100 Millionen beziffert worden, wobei der eigentliche große Profit nicht einmal durch die Anleihen und die direkten Verkäufe an die Alliierten gemacht wurde, sondern durch die ungeheuren Rüstungsgewinne der Riesengesellschaften, die praktisch vom Hause Morgan kontrolliert wurden. Die United States Steel Corporation zum Beispiel, die vom Hause Morgan beherrscht wird, wies aufgrund der ihr durch Morgan zugeteilten Kriegsaufträge im Jahre 1916 einen Nettogewinn von 271 Millionen Dollar aus. Diese eine Gesellschaft zahlte zwischen 1915 und 1919 355 Millionen Dollar Dividende. Ähnlich verhält es sich mit einer großen Anzahl anderer vom Hause Morgan beherrschten Konzerne und Trusts. Die Kriegsanleihen im engeren Sinne brachten dem Hause Morgan einen Reingewinn von 30 Millionen Dollar. Diese Kreise also waren die eigentlichen Gewinner auf den Schlachtfeldern Europas im Weltkrieg. Der amerikanische Botschafter in London während des Weltkriegs, W.H. Page, hat im März 1917 an Wilson ein Telegramm gesandt, es wurde im Dezember 1934 durch den Nye-Ausschuss veröffentlicht, in dem dies in offenen Worten zum Ausdruck kam. Er kabelte an den Präsidenten, Zitat: Ich bin sicher, dass der Druck der heraufkommenden Krise, in Klammern Großbritannien stand aufgrund der Erfolge der deutschen U-Boot-Waffe kurz vor dem militärischen Zusammenbruch, Anmerkung des Autors, nunmehr über die finanziellen Hilfsmöglichkeiten des Hauses Morgan für die britische und französische Regierung hinausgewachsen ist. Höchstwahrscheinlich ist der einzige Weg, unsere augenblickliche, beherrschende Handelsposition aufrechtzuerhalten und eine Panik zu vermeiden, der Deutschland den Krieg zu erklären. Wenn die Vereinigten Staaten den Krieg gegen Deutschland erklären, so könnte England und den Alliierten durch eine Anleihe die größere Hilfe gegeben werden. Wir können unseren Handel aufrechterhalten und ihn ausweiten, bis der Krieg zu Ende ist. Und nach dem Kriege würde Europa Nahrungsmittel und ungeheure Mengen von Material benötigen, um seine Friedensindustrien neu aufzubauen. Auf diese Weise würden wir den Profit eines ununterbrochenen und wahrscheinlich sich noch erweiternden Handels auf lange Jahre hinaus ernten. Zitat Ende. Dahin also hatte im Weltkrieg das Haus Morgan das amerikanische Volk geführt. Als nun Thomas Lamont, der im Weltkrieg bei Wilson schließlich zu zentralem Einfluss gelangt war, im Weißen Haus wieder auftrat und als bekannt wurde, dass er für das Committee to Defend America by Aiding the Allies den ersten großen Scheck beigesteuert hatte, musste jedermann wissen, wohin der Kurs ging. Und dies umso mehr, als Lamont in der Zwischenzeit einen so übermächtigen Einfluss auf die gesamte amerikanische Presse erlangt hatte, dass es ihm zum Beispiel möglich war, das oben wiedergegebene Telegramm von Page an Wilson, das ganz krass die Gründe zeigt, die die Vereinigten Staaten 1917 in den Krieg führten, fast in der gesamten amerikanischen Presse zu unterdrücken. Wie sagte doch Präsident Roosevelt so einleuchtend, Zitat: Die Vereinigten Staaten müssen vor allem für die Pressefreiheit einstehen und ein sicherer Zufluchtsort für die Wahrheit sein, Zitat Ende. Nun, bereits 1934 wurde dem amerikanischen Volk dieses vielleicht wichtigste Dokument der Weltkriegsgeschichte durch einen Machtspruch aus dem Hause Morgan vorenthalten. Dafür sehen wir alsbald einflussreichste amerikanische Verleger, voran den Juden Sulzberger von der New York Times und Henry Lütze, den Verleger von Life, Time und Fortune, im White-Komitee als Geldgeber auftauchen. Die Hochfinanz hatte die sogenannte Pressefreiheit schon längst abgeschafft und nur eine Freiheit der Beschimpfung anderer Länder übrig gelassen. Zitat: Lamont ist buchstäblich überall in der amerikanischen Presse zu finden. Wo seine geheime Macht über den amerikanischen Journalismus beginnt und wo sie endet, könnte nur durch eine Regierungsuntersuchung festgestellt werden. Zitat Ende. Lundberg, der dies schrieb, berichtet zudem, dass sowohl bekannte Journalisten wie Lipman, Dorothy Thompson und andere, wie auch die Zeitschriften Life, Time und Fortune, finanziell von ihm abhängig seien. Lamont selbst ist erst geraume Zeit nach der Gründung des White-Komitees am 28. Januar 1941 unverhüllt mit der Forderung hervorgetreten, die Vereinigten Staaten sollten in den Krieg eintreten. Es war dies die Zeit des Kampfes um das Leih- und Pachtgesetz, in dem er sich nun offen mit Roosevelt identifizierte. Zitat: Ich tue alles, sagte er damals, was in meiner Kraft steht, um der gegenwärtigen Regierung zu helfen. Ich fordere die nationale Einheit in der Unterstützung des Präsidenten und seiner Pläne, England zu helfen. Wir Geschäftsleute sind die Todfeinde einer Befriedung, da eine Befriedung nichts anderes bedeuten würde als die vollständige Aufgabe unserer Interessen. Zitat Ende. Diese Solidaritätserklärung Lamonts mit dem Präsidenten war gleichzeitig das öffentliche Todesurteil über die angeblichen Bestrebungen des New Deal, den übermächtigen Einfluss der Hochfinanz in den Vereinigten Staaten zu brechen. Von etwa 1900 ab bis zur Periode Hoovers hatte das Bankhaus Morgan und die mit ihm verbündeten Kräfte die Vereinigten Staaten beherrscht. Nun war der Versuch Roosevelts, die Grundlagen für einen anderen Gesellschaftsaufbau in den Vereinigten Staaten zu legen, schon längst zur unwesentlichen Episode geworden. Er war vergessen und mehr als dies. Der Präsident war zur Marionette der Hochfinanz geworden, wie seine Vorgänger seit 1897 dies mehr oder minder ausgeprägt alle gewesen waren. Denn daran lässt die Finanzgeschichte der USA keinen Zweifel. Wenn Morgan oder Lamont einen Präsidenten lobten oder versprachen, mit ihm durch dick und dünn zu gehen, dann war der Präsident in der Tat ihr Mann. Fußnote: Herbert Clark Hoover war zwischen 1929 und 1933 der 31. US-Präsident. Er wurde von dem Kriegshetzer und deutschen Hasser Franklin D. Roosevelt nicht zuletzt aufgrund des Vorwurfs abgelöst, dass er nicht in der Lage gewesen sei, die damalige Wirtschaftskrise, die sogenannte Große Depression, in den USA abzuwenden. 1938 traf Hoover in Deutschland mit Adolf Hitler zusammen und führte auch Gespräche mit Hermann Göring, in denen es vorrangig um wirtschaftliche Fragen ging. Ein drohender Krieg war dabei kein Thema. Ende der Fußnote. Dabei muss man sich daran erinnern, dass es nur wenige Jahre her war, seit die Roosevelt-Regierung in den ersten stürmischen Monaten nach ihrem Amtsantritt aufgedeckt hatte, dass weder das Bankhaus noch Morgan und Lamont persönlich zwischen 1929 und 1933 auch nur einen Cent Steuern bezahlt hatten. Und zwar mit der Begründung, dass sie in diesen Jahren nichts verdient hätten. Man muss sich daran erinnern, dass der Kongress in der Hauptsache dadurch zur Neutralitätsgesetzgebung veranlasst wurde, dass die düstere Rolle des Hauses Morgan im Weltkrieg durch den Nye-Ausschuss aufgedeckt worden war und es nun geschichtlich feststand, dass die Vereinigten Staaten niemals in den Krieg eingetreten wären, wenn die Anleihepolitik des Hauses Morgan nicht vorausgegangen wäre. Verzweifelt versuchten einige Senatoren zusammen mit Lindbergh das amerikanische Volk daran zu mahnen, dass die 125.000 amerikanischen Jungen, die auf den Schlachtfeldern Flanderns und Frankreichs geblieben waren, ein Blutopfer für die Hochfinanz darstellten, die aus dem Weltkrieg ihre Millionengewinne geschöpft hatte. Der Propagandaapparat des White-Komitees übertönte diese warnenden Stimmen. In jenen Monaten wurde man an eine merkwürdige Erscheinung erinnert, die die weißen Kolonialpioniere in den Prärien des amerikanischen Westens zu ihrem Schrecken kennengelernt hatten. Es kommt dort vor, dass sich plötzlich der großen Herden eine merkwürdige und unerklärliche Unruhe bemächtigt. Die Tiere drängen sich nervös zusammen. Dann bricht die Herde mit donnerndem Hufschlag über alle Koppeln und Zäune und rast wie von wilder Angst befallen zu Hunderten, ja manchmal zu Tausenden, über die weite, von den sengenden Strahlen der Sonne durchglühte Ebene, bis sie irgendwo auf einen Abgrund trifft, in den die Tiere dann brüllend und von einem dumpfen Schicksal getrieben hineinspringen. Die Farmer des Westens nennen diese rätselhafte Erscheinung Stampede. Riesige Vermögen sind auf diese Weise oft innerhalb einer Stunde verloren worden. Die Massenpsychose, die nun in den Vereinigten Staaten einsetzte, mag wohl später als eine politische Stampede erscheinen. Während aber draußen in den Prärien unerklärbare Einflüsse des Klimas die Herde aufscheuchen, lassen sich auf dem politischen Felde die Ursachen nur zu genau ergründen. Die Verwandlung der Seele des weißen Mannes auf amerikanischem Boden durch die Einwirkungen von Klima und Natur dürfte allerdings viel größer sein, als dies dem oberflächlichen Blick erscheint, der nur die zivilisatorische Ähnlichkeit mit Europa zu sehen vermag. Jede Art von Propaganda in Amerika rechnet daher mit der besonderen Disposition zur Massenpsychose auf diesem Kontinent. Die Liste der Geldgeber des Committee to Defend America by Aiding the Allies ist im Frühjahr 1941 veröffentlicht worden. Die Summen, die dabei als Beträge zugegeben wurden, stimmten natürlich nicht. Immerhin war die Namensliste aufschlussreich genug. Neben Morgan und Lamont fanden sich noch einige andere Morgan-Partner, sowie aus der Hochfinanz Felix M. Warburg und James F. Warburg und Frank Altschul, der Vertreter der großen jüdischen Pariser Bank Lazare Frères in New York, der als Ritter der Ehrenlegion eine hervorragende Rolle in der Verbindung zwischen den amerikanischen und französischen Logen gespielt hatte. Die Liste bestand etwa zur Hälfte aus jüdischen Namen. Sie enthielt zum Beispiel 10 verschiedene Abarten von Levi, in Klammern Levi, Levit, Levison und andere. Namen wie Untermeier, Gottesmann, Goldsmith, Goodman, Kahn, Marx, Israel Matz, Mossman, Samuel Schneiderson, Steinhardt, Strauss, Wertheim, Guggenheim, Goldwyn waren unter vielen anderen hierfür typisch. Die Hochfinanz war ferner durch Winthrop W. Aldrich, den Generaldirektor der Chase National Bank, einen der größten Finanzgewaltigen von Wall Street neben Morgan, vertreten. Die Rüstungsindustrie unter anderem durch die Mitglieder des Bankhauses Lehman Brothers. Die Interessen dieses Bankhauses geben noch einen besonders typischen Einblick in die Zusammenhänge von Kriegshetze und Rüstungsindustrie, die sich nun in den Vereinigten Staaten erneut zu entwickeln begann. Das Bankhaus Lehman ist eine Macht für sich. Bereits in den 20er Jahren wurde das Vermögen der gesamten Lehman-Familie als das 16. größte in den USA mit 130 Millionen Dollar angegeben. Durch Heirat eines Mitglieds der Lehman-Familie ist sie zudem mit den Inhabern des großen französischen Bankhauses Lazare Frères verbunden, das vor 1939 die Kriegspropaganda in Frankreich finanzierte, durch die das französische Volk ins Unglück gestürzt worden ist. Seit 1937 etwa begann sich nun das Bankhaus Lehman auf riesige Millioneninvestitionen in der amerikanischen Flugzeugindustrie zu spezialisieren. Die große Öffentlichkeit, auch in New York, hatte wohl keine Ahnung, dass die Kriegsreden des Gouverneurs Herbert Lehman in unmittelbarstem Zusammenhang mit den Flugzeugwerken standen, die gleichzeitig durch die Lehman Bank in Kalifornien und den Südweststaaten finanziert wurden. Ähnlich verhält es sich mit dem Bankhaus Warburg, dessen Schecks ebenfalls dem White-Komitee zuflossen, und vielen anderen. So war der Zusammenhang zwischen der Kriegsagitation und der Hochfinanz ähnlich wie während des Weltkrieges vollkommen wiederhergestellt. Das Haus Morgan hatte zwar das Einkaufsmonopol von England diesmal nicht erhalten, weil man sich dann doch scheute, die Wiederholung so offen in Szene zu setzen. Immerhin hatte sich die Morgan Bank 1940 entsprechend dem neuen amerikanischen Bankgesetz das eine Scheidung zwischen Depositen- und Effektenbanken vorschreibt, in eine Trust Company umgewandelt, das heißt in eine Effektenbank, deren alleinige Besitzer Morgan und Lamont sind. Der Grund für diese Umwandlung war eine neue ungeheure Finanztransaktion, die Millionen Gewinne versprach. Im Frühjahr 1941 beauftragte das britische Schatzamt Morgan & Company fast monopolartig mit dem Verkauf der englischen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten. Hierzu musste aber die entsprechende Stimmung geschaffen werden. Dieses ungeheure Geschäft bildete also den eigentlichen Hintergrund für das Interesse, das das Haus Morgan wieder an der Erziehung des amerikanischen Volkes zum Kriege nahm. Thomas Lamont, inzwischen schon 73 Jahre alt, wurde mit Recht erneut als die mächtigste Persönlichkeit der westlichen Hemisphäre angesprochen. Der englische König hatte ihn und Morgan, als er 1939 in New York geweilt hatte, mit seinem Besuch beehrt. Als dann im Herbst 1940 England zum täglichen Ziel der großen deutschen Luftangriffe wurde, stellte Morgan mit fürstlicher Geste dem englischen Königspaar seinen Landsitz in den Midlands zur Verfügung, offenbar in der Annahme, dass dies ein sichererer Ort sei als Sandringham oder Buckingham Palace. Sein Schloss in Aldenham trägt den bemerkenswerten Namen Walhall bzw. Wall Hall. Diese Walhalla der Plutokratie, unter deren 22 Badezimmern sich George VI. Nun das Geeignete aussuchen darf, ist eine sinnige Apotheose für Wall Street. Wir erwähnten, dass an der geheimen Sitzung im April 1940 im Büro von Cudert, auf der das White-Komitee gegründet wurde, auch die Präsidenten der Harvard- und der Columbia-Universitäten teilgenommen hatten. In der Tat waren es gerade einige amerikanische Universitäten, die nun in der geistigen Kriegshetze eine besondere Rolle zu spielen begannen. Für den Plan des Generalstabes der Kriegstreiber war dies von erheblicher Bedeutung, da die Äußerung eines Professors dem Volk immer als ein gewissermaßen objektives wissenschaftliches Zeugnis erscheint, das gewiss nicht mit irgendwelchen Kapital- oder Profitinteressen in Zusammenhang gebracht wird. Dr. James Conant, der Präsident der Harvard-Universität, erklärte dann auch in einer durch das White-Komitee organisierten Rundfunkrede, England müsse nicht nur Hilfe short of war gegeben werden, sondern diese Hilfe müsse durch unmittelbaren Beistand der amerikanischen Marine und Armee erweitert werden, wenn dies notwendig sei. Als einer der Ersten setzte sich damit also der Leiter einer der größten wissenschaftlichen Institutionen in den Vereinigten Staaten offen für den Kriegseintritt Amerikas ein. In den Zeitungen wurde dies nicht als politische Äußerung, sondern als das Ergebnis wissenschaftlicher Überlegungen behandelt und entsprechend ausgewertet. Ganz ähnlich verhielt sich Nicholas M. Butler, der Präsident der Columbia-Universität, der uns als Verwalter des Carnegie Endowment for International Peace bereits als eine der mächtigsten Säulen des englischen Einflusses in den Vereinigten Staaten begegnet ist. Die Hintergründe dieser Rolle der wichtigsten amerikanischen Universitäten würde unverständlich bleiben, wüsste man nicht, dass sie sich in Wirklichkeit vollständig in den Händen des Finanzkapitals befinden, das unter den Treuhändern der großen Universitäten die ausschlaggebende Rolle spielt. Die Hochfinanz sah in der Beeinflussung der Universitäten von jeher eines der wichtigsten Mittel, um die amerikanische öffentliche Meinung in dem wichtigen Sektor der Heranbildung der akademischen Jugend ganz in ihrem Sinne zu lenken. Da die Universitäten im Wesentlichen auf private Stiftungen angewiesen sind und entsprechend dem amerikanischen Mythos der Staat auch auf diesem Gebiete möglichst wenig öffentliche Gelder in die Hochburgen der amerikanischen Erziehung investiert, war es den Finanzmagnaten überaus einfach, sich hier auf dem Umweg über große Geldzuwendungen, Stipendien, Erbauung von Universitätshäusern und so weiter einen schlechthin beherrschenden Einfluss zu sichern. Von den 33 Treuhändern, die zum Beispiel das Vermögen der Harvard-Universität verwalten, sind nicht weniger als 12 Mitglieder der Hochfinanz Bankkapital, 6 kommen aus dem Großhandel, 4 aus den großen Eisenbahngesellschaften und so weiter. Professor Jay Davis hat ausgerechnet, dass in den 27 wichtigsten amerikanischen Universitäten unter insgesamt 659 Treuhändern sich nicht weniger als 254 Bankiers befinden, während der Rest durch das Großhandels-, Eisenbahn-, Elektrizitäts- und sonstige Kapital gestellt wird. So kommt es, dass in den 4 wichtigsten Universitäten der Einfluss der verschiedenen Gruppen der Hochfinanz sich folgendermaßen verteilt. In der Harvard-Universität besitzt das Bankhaus Morgan den ausschlaggebenden Einfluss. Thomas Lamont war dort jahrelang der Präsident der Treuhänder. In der Yale-Universität teilen sich die Morgan- und die Rockefeller-Gruppen die Vormachtstellung. In der Columbia-Universität ist die New York National City Bank, die ebenfalls zur Morgan-Gruppe gehört, maßgebend, während die Universität von Chicago durch die Rockefeller-Gruppe beherrscht wird. Die Folge dieser Machtstellung der Hochfinanz im amerikanischen Wissenschaftsleben ist eine unbemerkte Zensur der Professoren und hier insbesondere der sozialwissenschaftlichen, soziologischen und juristischen Fakultäten. Kritiker der Auswüchse des Finanzkapitalismus wurden durch die Einflüsse der Hochfinanz stets nach kurzer Zeit unter irgendwelchen Vorwänden entfernt, wie zum Beispiel Thorstein Veblen, der bekannte Sozialwissenschaftler, dem die Chicago-Universität wegen einer angeblichen Liebesaffäre den Stuhl vor die Tür setzte. In Wirklichkeit war er der Rockefeller-Gruppe unangenehm aufgefallen. Bereits während des Weltkrieges waren infolgedessen die amerikanischen Universitäten Brutstätten der Hetzpropaganda gewesen, für die sich viele amerikanische Professoren, als sie später wieder nach Deutschland kamen, verlegen entschuldigten. Am schlimmsten aber hatte sich die Carnegie-Stiftung für internationalen Frieden benommen. Butler saß im Ausschuss dieser Stiftung schon damals mit großen amerikanischen Waffenfabrikanten und an der Rüstungsindustrie interessierten Bankiers zusammen. Die Carnegie-Stiftung erklärte infolgedessen im April 1917, Zitat, die aussichtsreichste Methode, um einen dauerhaften internationalen Frieden zu erreichen, ist, einen Krieg gegen Deutschland mit dem Ziel eines Endsieges der Demokratien zu führen. Zitat Ende. Ein Kritiker jener Periode schreibt, Zitat, man hätte glauben müssen, dass die Carnegie-Stiftung durch die Einkünfte aus 10 Millionen Dollar die Unabhängigkeit ihrer Meinung verstärkt hätte. In Wirklichkeit hatte dies den gegenteiligen Effekt. Tatsächlich glaubte sie nicht ernstlich an ihre eigene Propaganda. Verbunden mit Big Business, wie sie war, identifizierte sich die Carnegie-Stiftung mit dem Erfolg der Alliierten. Die großen Gelder, die sie zur Verfügung hatte, machten sie nicht weniger, sondern mehr abhängig als die weniger reich bedachten Universitäten. Der Enthusiasmus der Treuhänder für den Krieg war so groß, dass sie im November 1917 ihre hasserfüllten Resolutionen gegen Deutschland noch einmal wiederholten. Zitat Ende. Die Carnegie-Stiftung hat dann auch sofort dem White-Komitee größere Summen zur Verfügung gestellt, nachdem schon vorher der Generalsekretär von White, der Jude Clark Eichelberger, als Vorsitzender der League of Nations Association von Butler unterstützt worden war. Thomas Lamont selbst ist im Übrigen als Präsident des Verwaltungsrates der Carnegie Endowment an dieser Entwicklung ebenso unmittelbar beteiligt wie Morgan, dessen Sohn Henry S. Morgan jetzt die ausschlaggebende Rolle im Verwaltungsrat der Harvard-Universität spielt. Kaum war im Schaltwerk der Hochfinanz der Entschluss gefallen, die Kriegspolitik Roosevelts zu unterstützen und eine politische Stampede im amerikanischen Volk durch eine planmäßige Erziehung vorzubereiten, als man nur auf die verschiedenen Knöpfe zu drücken brauchte, um die entsprechenden kriegslüsternen Resolutionen der verschiedenen Universitäten zu erhalten. Ein ungeheurer Apparat setzte sich in Bewegung, der, vom White-Komitee geleitet, dem kleinen Kreis der Mitglieder der Hochfinanz zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung zur Verfügung stand. Dahinter zeichneten sich in großen Linien bereits die Möglichkeiten für neue Kriegsgewinne ab, die, wie man hoffte, die Millionenprofite des Weltkrieges noch weit in den Schatten stellen würden. Roosevelt wäre es wohl kaum möglich gewesen, den beständig opponierenden Kongress und das, wie aus den Gallup-Abstimmungen hervorgeht, den Frieden wünschende Volk auf die abschüssige Bahn seiner Kriegspolitik zu ziehen, wenn er nicht durch den Friedensschluss mit dem Finanzkapital wieder jene Mächte für sich gehabt hätte, die schon Wilson auf seinem Weg in den Krieg vorangegangen waren. Es ist ein sehr düsteres Bild der Weltgeschichte, das sich hier enthüllt. Hinter den moralischen Phrasen taucht die Fratze der Kriegsgewinne auf. Immer häufiger wird der Anspruch erhoben, dass Amerika der Welt ein neues Moralstatut des allgemeinen Friedens geben müsse, während gleichzeitig die Banken und die Kriegsindustrie sich daran machen, ihren Apparat in Gang zu setzen, mit dem sie die blutige Ernte der Schlachtfelder in schäbiges Gold umzusetzen hoffen. Jener 29. April 1940, an dem die Prokonsuln der Hochfinanz den Beschluss fassten, die Kriegspropaganda in den Vereinigten Staaten zu finanzieren, ist ein Datum, das nicht übersehen werden darf, wenn man die moralischen Kräfte, die sich in diesem Krieg gegenüberstehen, gegeneinander abwägt. Präsident Conant von der Harvard-Universität erklärte während des Kampfes um das Leih- und Pachtgesetz, es handle sich jetzt nicht um einen imperialistischen, sondern um einen religiösen Krieg. Unmittelbar vorher aber hatte sein Treuhänder und Geldgeber Lamont, den wir als den Neugründer des ausbeuterischen China-Konsortiums bereits 1920 im fernen Osten tätig sahen, offen ausgesprochen, Japan müsse ein für allemal die Idee einer neuen Ordnung in Asien aufgeben. Zitat: Die einzig mögliche Antwort der Vereinigten Staaten auf die Drohung im fernen Osten ist eine stetig wachsende Hilfe für Europa und eine zusätzliche Hilfe für China. Zitat Ende. Dies also waren die religiösen Unterströmungen der sich in Amerika rasch entfaltenden Kriegspropaganda. Was niemand für möglich gehalten hatte, wurde wahr. Der Zynismus, mit dem im Weltkrieg das amerikanische Volk auf die Schlachtfelder gejagt worden ist, konnte sogar noch übertroffen werden. Blickt man von diesem dunklen Hintergrunde aus auf den Krieg, den Deutschland und seine Verbündeten führen, so erscheint er allerdings in noch viel tieferem Sinn als ein Revolutionskrieg. Soll also Park Avenue die Welt beherrschen? Und zu welchen Zielen? Für das Jahr 1927 hatte man ausgerechnet, dass die 4000 Familien, die in Park Avenue lebten, zusammen ein Jahresbudget von 280 Millionen Dollar verbrauchten. Hiervon haben die 4000 Frauen und ihre Töchter allein 85 Millionen für ihre Kleider ausgegeben, das heißt 21.000 Dollar für jede Mutter und jeweils eine Tochter. Das Essen für diese 4000 Familien belief sich auf 32 Millionen Dollar, die jährlichen Anschaffungen an Juwelen auf 20 Millionen, an Autos auf 16 Millionen, an Privatjachten auf 7 Millionen und die Ausgaben schließlich für Blumen, kleine Geschenke und Süßigkeiten auf 10 Millionen Dollars. Dies also wäre die Kultur, für die es zu kämpfen gilt und für die sie alle sterben sollen. Die Soldaten Chinas, Indiens, Australiens und Englands, Südafrikas, Kanadas und Ägyptens. Nennen wir hier also die Dinge doch endlich beim richtigen Namen. Sprechen wir aus, was der Sinn des Krieges für diese Schicht ist, die nach dem Bündnis zwischen Lamont und Roosevelt die Kriegspropaganda zu finanzieren begann. Um welche Freiheit handelt es sich eigentlich? Doch nur um die, dass der Park Avenue aus allen Ländern der Erde weiterhin Milliarden als Tribut zufließen und, wenn es sein muss, als Profit aus einem Krieg. Es handelt sich um die Freiheit zum Kriegsgewinn. Fußnote: In der Park Avenue im New Yorker Stadtteil Manhattan konzentrierten sich die Hauptsitze zahlreicher US-amerikanischer Banken. Ende der Fußnote. Am 10. Mai 1940 begann die große Offensive des deutschen Westheeres gegen die Aufmarschstellung der Franzosen und Engländer in Holland, Belgien und Nordfrankreich. In Paris und London erklärte man, es sei zu begrüßen, dass der Sitzkrieg beendet sei. Roosevelt ließ in seinem Arbeitszimmer eine riesige Karte der Westfront aufstellen. Aus dem Kriegsministerium wurde ein General beordert, der sie ständig auf dem Laufenden halten sollte. Nicht zweimal wie bisher, sondern 6- und 8-mal telefonierte Roosevelt nun täglich mit Bullitt in Paris, der ihm die letzten Informationen, die er jeweils erlangen konnte, durchsagen musste. Am 14. Mai hatte Holland kapituliert und in der Nacht vom 15. auf den 16. Mai gab Bullitt die Hiobsbotschaft durch, dass die berühmte Maginot-Linie in einer Breite von 100 Kilometern südlich Maubeuge durchbrochen sei. Die Wirkung im Weißen Haus war geradezu unbeschreiblich. Wie ein Kartenhaus brachen alle Berechnungen über den voraussichtlichen Verlauf des europäischen Krieges von einer Nacht auf die andere zusammen. Berle, der Verfasser der außenpolitischen Reden des Präsidenten, und sein Lehrmeister Frankfurter, Wells und Hull sowie der Chef des Generalstabes General Marshall wurden eilends herbeigeholt. Der Präsident befand sich in einem Zustand schwer depressiver Hysterie. Es war erst ein Jahr vergangen, seit er den Senatoren angedeutet hatte, der Rhein sei die Grenze Amerikas. Was also sollte er nun sagen? In aller Eile wurde in jener Nacht eine Sonderbotschaft zurechtgezimmert, die der Präsident am nächsten Tage persönlich dem Kongress vorlesen wollte. Roosevelt glaubte, die Stunde sei gekommen, zu der man dem amerikanischen Volk endlich vorgaukeln konnte, dass es von den Deutschen, die eben siegreich die Maginot-Linie durchstießen, bedroht sei. Da man keine Zeit hatte und ein zureichendes militärisches Gutachten nicht vorlag, rechnete Berle aufgrund eines Flugplanes der amerikanischen und europäischen Verkehrsfluggesellschaften einfach die Flugstunden aus, in denen das Gebiet der Vereinigten Staaten von verschiedenen vorgeschobenen Punkten des Atlantik aus zu erreichen ist. Auf diese primitive Weise entstand Roosevelts sogenannte Geographierede vor dem Kongress am 16. Mai. Er forderte 1.182 Millionen Dollar für militärische Zwecke, um jeder Blitzoffensive die Stirn bieten zu können. Er verlangte den Ausbau der amerikanischen Flugzeugindustrie bis zu einer Kapazität von 50.000 Flugzeugen jährlich. Und dies wurde mit den von Berle in einer halben Stunde zusammengeschriebenen Flugentfernungen einzelner Punkte im Atlantik begründet. Von den Fjorden Grönlands sind es nur 4 Stunden Flug bis Neufundland und nur 6 Stunden bis nach Neuengland. Von den Azoren sind es ebenso nur 6 Stunden bis nach Neuengland. Wenn die Bermudas in die Hand des Feindes fielen, benötigten moderne Bomber nur noch 3 Stunden, um unsere Küsten zu erreichen. Von einem Stützpunkt auf den Antillen könnte Florida in 200 Minuten erreicht werden. Die an den Westküsten Afrikas gelegenen Inseln sind nur 1500 Meilen von Brasilien entfernt. Moderne Flugzeuge, die von den Kapverdischen Inseln abfliegen, können in 7 Stunden in Brasilien sein. Brasilien ist nur 4 Stunden Flug von Caracas in Venezuela entfernt und 2,5 Stunden von der Zone des Panamakanals. Die Panamakanalzone ist nur 2¼ Stunden von Tampico in Mexiko entfernt und Tampico selbst nur 2¼ Stunden von St. Louis, Kansas City und Omaha. Also sprach der Präsident. Das amerikanische Volk war fassungslos. Auch der kleinste Lehrer an einem College in Omaha oder St. Louis konnte nicht begreifen, dass seine mehr als 1000 Meilen vom Atlantik und fast einen halben Erdumfang von Europa entfernte Stadt nun plötzlich von einem Blitzangriff bedroht sein sollte. Schließlich wusste auch der blutigste militärische Laie, dass durch die Unmöglichkeit, eine Bodenorganisation in den von Roosevelt erwähnten Gebieten zu errichten, von daher den Vereinigten Staaten niemals eine Gefahr drohen konnte. Die Geographierede, dieses Produkt einer hysterischen Nacht, in der Bullitt halbstündlich mit Roosevelt telefoniert hatte, war an Dilettantismus nicht mehr zu überbieten. Aber der Kongress beugte sich und bewilligte. Er hatte damals keine Ahnung, auf welche leichtfertige Weise die Argumente des Präsidenten zusammengescharrt worden waren. Hanson W. Baldwin, der ständige strategische Sachbearbeiter der New York Times, derjenigen Zeitung also, die politisch den Unsinn der angeblichen Bedrohung Amerikas im Sinne des Präsidenten am rücksichtslosesten vertritt, hat in seinem im Juni 1941 erschienenen Buche United We Stand über diese ganze Methode der künstlichen Panikmache ein vernichtendes Urteil gefällt. Er schreibt, Zitat, der Autor kennt nicht einen einzigen verantwortlichen Offizier der Armee oder der Marine und ebenso wenig einen Beamten, der glaubte, dass die Vereinigten Staaten, auch in dem Falle, dass Deutschland den Krieg gewinnt, durch eine direkte Invasion bedroht seien. Man braucht nur die Schwierigkeiten zu erwägen. Keine etwa feindliche europäische oder asiatische Macht besitzt in der westlichen Hemisphäre territorialen Besitz oder Stützpunkte. Der Atlantik erstreckt sich über mindestens 3000 Meilen. Zwischen 4000 und 7000 Meilen liegt der Pazifik zwischen dem amerikanischen Kontinent und Asien. Eine Invasionsarmee könnte dieses Land allein zu Schiff oder mit dem Flugzeug erreichen, da Armeen nicht zum Sieg schwimmen können. Keine einzige Macht außer England verfügt über eine Flotte, die gleich stark wie die unsrige ist. Keine zwei anderen Mächte bauen so viele Schlachtschiffe wie wir. Eine Schlachtflotte ist wesentlich schlagkräftiger in der Nähe ihrer eigenen Stützpunkte. Ihre Gefechtskraft nimmt ab, je weiter sie sich von ihren eigenen Stützpunkten entfernt und je näher sie an die feindlichen Basen heranrückt. Die Möglichkeit für schlagkräftige Operationen liegen für die Schlachtflotten zwischen 1500 und 3000 Meilen. Es kommt hinzu, dass die Schlachtflotten nicht in erster Linie darauf eingerichtet sind, Küstenbefestigungen anzugreifen. Sie sind keine Gefahr für einen Kontinent, sondern dazu gebaut, um die Seeverbindungen zu kontrollieren. Unsere eigene Flotte ist voraussichtlich in der Lage, in ihren eigenen Gewässern die vereinigten Flotten von Deutschland, Italien und Japan abzuwehren, über die diese Mächte zurzeit verfügen. In der Luft ist die Frage noch schwieriger. Wie alle militärischen Beobachter wissen, war Oberst Lindbergh vollkommen im Recht, wenn er sagte, eine Invasion aus der Luft gegen die Vereinigten Staaten sei unmöglich. In seiner berühmten Geographierede gebrauchte Präsident Roosevelt die Luftwaffe offenbar nur als den großen bösen Wolf, um das Land zu erschrecken und die Notwendigkeit der Aufrüstung zu begründen. Seine Vergleiche sollten infolgedessen nicht allzu wörtlich genommen werden. Seine Ziffern über die Flugentfernungen wurden falsch ausgelegt. Luftstreitkräfte haben bisher nicht bewiesen, dass sie in der Lage sind, ein Gebiet zu erobern. Die Luftwaffe ist eine furchtbare Vernichtungsmaschine, aber für sich allein könnte sie niemals ein Instrument des Sieges gegen Amerika sein. Ungefähr 90 von 100 der in der ganzen Welt zurzeit verfügbaren Bomber haben einen Radius zwischen 300 und 900 Meilen. Für Massenflüge von Bombern liegt zurzeit die Grenze bei 1000 Meilen, 500 Meilen hin, 500 zurück. Einige wenige Küstenpunkte am Atlantik könnten infolgedessen von Europa aus durch kühne Vorstöße erreicht werden. Militärisch würde dies indes wenig bedeuten. Ebenso wenig können Fallschirm- oder Luftlandetruppen mit Flugzeugen in solcher Menge transportiert werden, dass sie einen Kontinent erobern könnten. Große Flugzeuge wie unsere Clipper könnten 40 Mann transportieren, aber es könnte sich hierbei nur um Selbstmordabteilungen handeln, die höchstens für Sabotage eingesetzt werden könnten. Zitat Ende. Hanson W. Baldwin rechnete dann aus, dass der Transport einer Invasionsarmee nur mit bewaffneten Handelsdampfern möglich wäre und dass auch dies nach Lage der Dinge eine Gefahr für die Vereinigten Staaten nicht darstelle und kommt dann zu dem Schluss, Zitat, der Einfluss der Entfernung und der Ozeane auf militärische Operationen ist noch immer so bedeutend und unsere eigene Stärke im Verhältnis auch zu einer starken feindlichen Kombination so groß, dass die Schwierigkeiten einer direkten Invasion so gut wie unüberwindlich sind. Wenn man auch dies als unmöglich ansprechen darf, so liegt eine direkte Invasion der Vereinigten Staaten von Europa oder von Asien innerhalb der nächsten 10 Jahre so nahe bei dem militärisch Unerreichbaren, wie überhaupt nur etwas sein kann. Zitat Ende. Abschließend erklärt Hanson Baldwin, dass eine Invasion nach den Vereinigten Staaten also unmöglich sei, wenn ein etwaiger Feind nicht über Stützpunkte in der westlichen Hemisphäre selbst verfüge. Hierin stimmten, so betont er, alle militärischen Fachleute überein. Dies also ist das Urteil eines der hervorragendsten strategischen Beobachter der Vereinigten Staaten aus dem Sommer 1941. Es könnte schwerlich überzeugender dargelegt werden, wie Roosevelt mit bewusst falschen und dilettantischen Argumenten versucht hat, dem amerikanischen Volk einen tödlichen Schrecken einzujagen und eine Massenhysterie zu erzeugen, wie er sie für seine eigenen Zwecke benötigte. Die Argumente der Geographierede kehrten seitdem in den verschiedensten Abwandlungen in allen Reden des Präsidenten wieder. Wir sahen, wie diese Argumente bereits 1937 in Chicago zum ersten Mal auftauchten. Sie hatten weder mit Strategie noch mit Verteidigung der Vereinigten Staaten etwas zu tun. Sie waren vielmehr lediglich zu dem Zeitpunkt, zu dem sie zuerst ausgesprochen wurden, dazu bestimmt, Roosevelt die Möglichkeit zu geben, mit der seit Washington bestehenden Tradition, dass kein Präsident länger als 8 Jahre im Amt sein durfte, zu brechen. Roosevelt erstrebte die dritte Präsidentschaftsperiode. Diese aber war nur zu erreichen, wenn das Volk der Überzeugung war, dass es ernsthaft bedroht sei. Am 16. Mai hatte er, wie erwähnt, vom Kongress 1,2 Milliarden für Aufrüstungszwecke verlangt. Am 31. Mai forderte er eine weitere Milliarde und am 10. Juli 1940 schließlich die Riesensumme von 4 Milliarden 848 Millionen Dollar. Mittlerweile vollzog sich in Europa schnell das Schicksal des ersten Opfers der vagen und niemals einlösbaren Hilfsversprechungen des Präsidenten Roosevelt. Bereits am 3. September 1938 hatte Bullitt in Bordeaux erklärt, die Vereinigten Staaten und Frankreich seien im Frieden wie im Krieg unauflöslich miteinander verbunden. Die Rolle Bullitts in den kritischen Monaten des Sommers 1939 haben wir bereits geschildert. Französische Politiker wie Renault sind ohne Zweifel beim Kriegsausbruch der Meinung gewesen, sie hätten die Macht der Vereinigten Staaten hinter sich. Dies war ihnen unzählige Male in unzweideutiger Form durch Bullitt mitgeteilt worden. Nun, da die Katastrophe eintrat, versuchte Bullitt bis zum letzten Augenblick, diejenigen Kräfte in Frankreich, die noch an der Fortsetzung des aussichtslosen Kampfes festhielten, zu stärken. Am 9. Juni 1940, als die deutschen Armeen nach der Flandernschlacht schon durch die sogenannte Weigandlinie hindurchbrachen, fuhr er mit einer kleinen Abordnung von französischen Politikern und dem Erzbischof von Paris nach Domremy in Lothringen, dem Geburtsort der Jungfrau von Orléans, um dort ausgerechnet einen Altar einzuweihen. Derselbe Mann, der vordem die Verbindung zwischen den USA und den Sowjets hergestellt und als erster USA-Botschafter nach Moskau gegangen war, legte nun am Denkmal der Jungfrau von Orléans im Namen des Präsidenten Roosevelt einen Strauß weißer Rosen nieder und erklärte, das französische Blut, das zurzeit fließe, werde für die Werte von 2000 Jahren christlicher Zivilisation vergossen. Er sprach von deutscher Grausamkeit und Bestialität und endete mit der Hoffnung auf einen französischen Sieg. Dies war 5 Tage vor der Einnahme von Paris. Als sich dann eine Woche später Renault verzweifelt mehrfach an Roosevelt wandte und um die Einlösung des Blankoschecks bat, waren es nichtssagende Redensarten, mit denen er aus Washington abgespeist wurde. Und wieder einige Wochen später, als bei Oran und dann bei Dakar die britische Flotte auf französische Schiffe schoss und Hunderte von französischen Matrosen ums Leben kamen, hatte man in Washington nur noch Hohn, Spott, Verachtung und schließlich sogar offene Beschimpfungen für Frankreich übrig. Die weißen Rosen am Denkmal von Domremy waren längst verwelkt. Auch der Marschall Pétain gehörte nun offenbar zu den Führern der barbarischen Völker. Bullitt war nach Amerika zurückgefahren und sprach in Philadelphia über dasselbe Frankreich, dessen Eintritt in den Krieg es mit allen Mitteln betrieben hatte, als einem morschen Gerüst, das niemals imstande gewesen sei, ernsthaft Widerstand zu leisten. Dies war das klägliche Ende einer Freundschaft, an die die Franzosen geglaubt und auf die vertrauend sie ins Feld gezogen waren. Sie waren kaum besiegt, als die amerikanische Presse Ansprüche auf Dakar zu erheben begann. Der Dank aus Washington kam prompt. Fußnote: William C. Bullitt war ein deutschfeindlicher US-amerikanischer Diplomat, Autor und erster US-Botschafter in der Sowjetunion. Vor Beginn des Zweiten Weltkrieges führte er ein Gespräch mit dem polnischen Botschafter in Washington D.C., Jerzy Potocki, in dem er seinen unbändigen Hass gegen das Deutsche Reich zum Ausdruck brachte. Im April 1939 kündigte er in Gesprächen bereits den Kriegseintritt der USA in den Europäischen Krieg an. Ende der Fußnote.